Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Viren, die Krebszellen töten, an solch einer Therapie arbeiten Wissenschaftler seit den 1990ern intensiv. Aber erst jetzt zeichnen sich erste Erfolge ab. Die Schwierigkeit bei dieser Methode besteht darin, dass die nützlichen Viren erst einmal zum Tumor hingelangen müssen, bevor das Immunsystem der Patienten sie außer Gefecht setzt. Forscher der Universität Sheffield haben diese Herausforderung nun gemeistert und sie können mit Hilfe von Magnetfeldern gezielt den Tumor ansteuern. Wie das funktioniert, erklärt Joachim Budde. Monita Muthana wollte Tumorzellen mit einem onkolytischen Virus bekämpfen, einem Herpesvirus, das so verändert ist, dass es nur noch Krebszellen infiziert und tötet. Dafür bauten ihre Kollegen von der University of Sheffield und sie ein trojanisches Pferd aus weißen Blutzellen. Wir verwenden diese Zellen, um das onkolytische Virus zum Tumor zu bringen. Denn die nackten Viren würde das Immunsystem sonst außer Gefecht setzen, ehe sie ihre Arbeit am Tumor erledigen könnten. Die weißen Blutzellen aber kennt die Körperabwehr, weil die Forscherin sie ihren Patienten entnommen hat, in diesem Fall Labormäusen, die an Tumoren litten. 3 Millionen der trojanischen Zellen hat sie den Tieren gespritzt. Darin haben die Wissenschaftler außer dem Virus noch etwas versteckt. Winzige magnetische Eisenoxidteilchen, sagt Anarin Kennerly. Der Physiker hat an der Studie mitgearbeitet. Diese Nanopartikel machen die Zellen magnetisch. Deshalb werden sie von Magnetfeldern angezogen. Wir haben nun einen Magnetresonanztomographen verwendet, um ein starkes Magnetfeld zu erzeugen, das die Zellen in Richtung des Tumors zieht. Damit haben wir die Chance erhöht, dass unsere Zellen beim Weg durch den Blutkreislauf leichter zum Tumor finden. Dafür verwendeten die Forscher einen Magnetresonanztomographen, wie er ganz ähnlich in jedem Krankenhaus eingesetzt wird, um Bilder aus dem Körperinneren zu machen. In einer solchen Röhre bauten die Wissenschaftler ein Magnetfeld auf, dem sie die Versuchsmäuse eine halbe bis eine Stunde lang aussetzten. Die Tiere hatten Prostatageschwüre und Metastasen in der Lunge. Bei der Behandlung der Prostata war das Magnetfeld am Hinterteil der Maus stärker als am Kopf. Um die Zellen zur Lunge zu dirigieren, zog es nach vorne und oben. Bei beiden Tumorarten funktionierte die Methode, sagt Monita Muthana. Wenn wir die Zellen auf natürlichem Weg vom Blutkreislauf verteilen lassen, erreichen etwa 2% davon den Tumor. Wenn wir das Magnetfeld anwenden, gelangen 44% zum Geschwür, eine massive Steigerung. Das heißt, mehr Viren erreichen den Tumor und können dessen Zellen töten. Mit dem Verfahren wollen die Forscher Geschwüre tief im Körperinneren behandeln, die sich nur schwer erreichen und herausschneiden lassen. Dass die Magnetresonanztomographen auch Bilder machen können, nutzten die Forscher zur Qualitätskontrolle. Wir konnten also nicht nur unsere weißen Blutzellen steuern, sondern gleichzeitig Bilder machen. Bei herkömmlichen Krebstherapien kann man nicht sehen, ob sie funktionieren. Wir aber konnten nachverfolgen, dass unsere Therapie tatsächlich dorthin gelangte, wo sie gebraucht wurde. Ob die Methode auch im Menschen funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen sind Menschen viel größer als Mäuse, aber auch andere Fragen sind zu klären, sagt Anarin Kennerly. Die Geräte, die wir in dieser vorklinischen Studie benutzt haben, sind dem Magnetresonanztomographen für Menschen ziemlich ähnlich. Sie arbeiten mit denselben Magneten. Der Unterschied liegt darin, wie stark das Magnetfeld über die Körperlänge abfällt. Wir müssen auch noch weitere Studien machen, um sagen zu können, ob es besser ist, die Patienten länger dem Magnetfeld auszusetzen. Und was würde passieren, wenn wir die Behandlung wiederholten? Grundsätzlich hält Monita Muthana den Ansatz aber für vielversprechend. Das Virus selbst wird schon in verschiedenen klinischen Studien auf der ganzen Welt getestet. Zelltherapien sind schon jetzt bei Behandlungen im Einsatz, genauso wie die Eisenoxidpartikel, die als Kontrastmittel benutzt werden. Ich denke, unser Ansatz ist durchaus realisierbar. Ich glaube, dass er eher früher als später eingesetzt werden könnte. In 3 bis 5 Jahren. Da bin ich optimistisch. Magnetfelder lenken Immunzellen zum Tumor, ein Beitrag von Joachim Budde.